Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 16. Januar 1800. Hier hast du noch einige Bemerkungen über den Wallenstein. Bei dir wird es nicht für Anmaßung gelten, dass ich nichts zurückgehalten habe, was mir eingefallen ist. Der Dichter selbst ist in solchen Fällen allemal die letzte Instanz. Aber es kann nie schaden, seinem Urteil einen Gedanken zu unterwerfen, der ihm bei Betrachtung seiner eigenen Arbeit vielleicht hätte entgehen können. Dein Manuskript hast du noch nicht zurückgefordert, und ehe dies nicht ausdrücklich geschieht, erhältst du's nicht wieder. Dein Körner. Gäbe es für uns noch Feste der Kunst wie bei den Griechen, so ließe sich denken, daß alle drei Teile des Wallenstein an einem Tage aufgeführt wurden. Die Totalwirkung in einem solchen Falle kann derjenige ahnen, der sich das Privatfest gemacht hat, das ganze Werk ohne Unterbrechung von Anfang bis Ende durchzulesen. Aber ein solcher Genuss wird selbst dem echten Freunde der Kunst jetzt selten zuteil, und es fragt sich also zuvörderst, ob dein Gemälde für unsere Zimmer nicht zu groß ist. Eine Rücksicht dieser Art ist kleinlich in den Momenten der Produktion, aber wenn das Werk vollbracht ist, lässt sich vielleicht auf Mittel denken, wie die Wirkung der einzelnen Teile auch für diejenigen befördert werden könne, die das Ganze nicht auf einmal, sondern nur teilweise zu betrachten imstande sind. Von Wallensteins Lager kann man nicht verlangen, dass es ein selbstständiges Ganze ausmachen soll. Desto wichtiger scheint es mir als Einleitung, und es wäre schade, wenn der Reichtum der Darstellung ein Hindernis sein sollte, warum es nicht jedes Mal vor den Piccolomini aufgeführt wurde. Was es von historischer Exposition und von biografischen Zügen Wallensteins enthält, halte ich allenfalls für entbehrlich für die Wirkung des Ganzen, aber nicht die Stimmung, welche die letzte Szene hervorbringt. In unseren prosaischen Zeiten bedürfen wir eines Übergangs aus der wirklichen Welt, um für ein Werk der Fantasie empfänglich zu werden, und hierzu ist nichts tauglicher als militärische Szenen. Das Begeisternde, was sie darbieten, ist noch in den Grenzen der Sinnlichkeit und darum in einem größeren Umfange wirksam. Eine solche Absicht musste verhüllt werden, nur die Wahrheit der Darstellung musste man anfänglich bemerken, und mit der Situation musste die Stimmung allmählich steigen. In einem Gemälde von dem größeren Maßstabe des ganzen Werks würde man daher auch manche Nebenfiguren und Nebenzüge ungern vermissen, aber für die Aufführung wünschte ich noch einen Auszug, der wenigstens das Wesentliche enthielte. In den Piccolomini ist allerdings Einheit, die aber nicht auf den ersten Blick einleuchtet. Anfänglich scheinen drei Gegenstände, Wallensteins Schicksal, das Verhältnis der beiden Piccolomini gegeneinander und die Liebe zwischen Max und Thekla, die Aufmerksamkeit zu teilen. Aber Max ist doch eigentlich der Mittelpunkt des Ganzen. Alles um ihn her soll nur der Schauplatz sein, auf dem sich seine hohe sittliche Natur verherrlicht. Vielleicht könnte es aber noch dem Zuschauer erleichtert werden, das Ganze aus diesem Gesichtspunkte zu fassen. Sollte es nicht vorteilhaft sein, wenn Maxens Enthusiasmus für Wallenstein etwas mehr motiviert würde? Wallensteins liebenswürdigste Seite wird uns erst im zweiten Stück gezeigt. Wie wäre es, wenn schon hier im Anfang des zweiten Akts ein Bild in sein Inneres geöffnet würde? Hierzu könnte eine Szene zwischen ihm und Max dienen, wo dieser ihm das Gesuch der Regimenter eröffnete. Vielleicht ließe sich hier manches aus dem Monolog des vierten Akts benutzen, was nachher wegbleiben könnte. Im vierten Akt wurde alsdann Maxens Anmeldung stärker auf Wallenstein wirken und, was ich wünschte, nicht so leicht abgefertigt werden können. Auch wäre die Szene zwischen Max und Wallenstein im fünften Akt mehr vorbereitet, würde aber vielleicht einige kleine Abänderungen erfordern. Du gewönnest dadurch zugleich den Vorteil, dass Wallenstein im zweiten und dritten Akt nicht zu sehr verdunkelt wurde. Ein Kontrast war nötig, um ihn im vierten Akt mehr herauszuheben, aber sollte nicht vielleicht hier der Schatten zu stark sein? Wir hören von den niedrigen Kunstgriffen, durch die ein Illo und Terzky seine Unentschlossenheit zu endigen hoffen, von seinem blinden Vertrauen gegen seinen gefährlichsten Gegner, von der geringen Wahrscheinlichkeit, dass er eine Liebe begünstigen werde, an der wir aufs Innigste teilnehmen. Alles dies bedarf, deucht mich, eines stärkeren Gegengewichts, als ich im ersten Akte finde. Wallenstein muss uns immer durch Größe interessieren, aber es muss ihm doch etwas fehlen, wodurch sich Max über ihn emporhebt. Dieses Fehlende ist die Einheit des Charakters. Bei allen Vorzügen des Geistes und Herzens erscheint er als ein sittliches Chaos in stetem Widerspruche mit sich selbst und vergebens bemüht, das Unvereinbare zu vereinigen. Daher ist seine Unentschlossenheit ein so wichtiger Zug, der einer baldigen Aufklärung bedarf, um ihn nicht zu verkennen. Bei Max ist die sittliche Harmonie, die Schönheit der Seele, das Werk eines Instinkts, wobei er sich keines Verdienstes bewusst ist. Was ihm so leicht wird, setzt er gern da voraus, wo ihn so viel einzelne Trefflichkeiten begeistern. Daher sein Ideal von Wallenstein. Dies Ideal muss uns in den drei ersten Akten immer begreiflich bleiben, wenn nicht auch Max verlieren soll. In der letzten Szene des fünften Akts sollte Max in seiner ganzen Hoheit erscheinen. Es würde daher wohl tun, deucht mich, wenn der Gedanke, sich an die Spitze der treuen Regimenter zu stellen und sie aus Pilzen zu führen, von ihm käme. Ein solcher Entschluss wäre das Gegenstück zu dem Benehmen Octavios in den vorhergehenden Szenen. Ihn zu äußern wurde Max erst durch die Frage veranlasst, und trau ich deinem Herzen auch, wird's immer in deiner Macht auch stehen, ihm zu folgen. er spräche davon mit ruhiger Würde, im Gefühl seines persönlichen Ansehens bei dem bessern Teile der Armee. Octavio würde beschämt in ihm die edlere Natur erkennen und ihn mit Achtung und Zutrauen verlassen. Im zweiten Stück gibt es keinen Helden, sondern das Interesse liegt bloß in der tragischen Handlung. Wallensteins Inkonsequenzen befördern gerade hier die hohe Rührung, die dir so trefflich gelungen ist. Sie entstehen oft aus den edelsten Triebfedern und dienen doch nur, sein Verderben zu beschleunigen. Auch Maxens Verzweiflung passt nicht zu der Höhe, auf der wir ihn im ersten Stücke sahen. Aber auch in ihm sollte das Gemisch von Größe und Beschränktheit der menschlichen Natur erscheinen, dessen Darstellung die echte tragische Wirkung hervorbringt. Nur eine Bemerkung erlaube mir im Ganzen über Butler. Ich wünschte ihn finsterer und verschlossener. Dies würde mehr mit Wallensteins heitrer Offenheit kontrastieren. Auch scheint es nicht nötig, dass Butler sich von seiner Handlungsweise so deutlich Rechenschaft gibt. Ich würde ihn daher wenig allein sprechen lassen, nur etwa den Anfang des Monologs im dritten Akt bis zu der Zeile, und hier an Böhmens Grenze muss er sinken.